NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Dann gehen wir in die Weihnachtspause. Schön, dass ihr heute auch dabei seid. Freitagnacht, wie immer freitags. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Peter und ist 14 Jahre alt. Hallo Peter. Hallo Domian. Hallo. Ich habe halt das Thema, dass mein Vater einen Arbeitsunfall hatte, dadurch nun seit knapp 2 Jahren arbeitsunfähig ist, ja, weil sich aus dem Arbeitsunfall ein Nervenschaden entwickelt hat. Was war denn das für ein Arbeitsunfall? Ja, er hat sich den Arm gebrochen in ein Förderband, in eine Antriebswelle. Und den hat ist einfach hier umkreist, also eingewickelt in die Antriebswelle. Oh, das klingt schlimm. Ja, dadurch 6-fach gebrochen. Ja. Und seit 2 Jahren jetzt arbeitsunfähig aufgrund des Vorfalls, des Unglücks. Ja. Und dadurch haben wir leichte Geldprobleme und alles. Und meine Schwester war, weil sie auch selbst Probleme hat, in der Psychiatrie in Schleswig. Wie alt ist deine Schwester? Ein Jahr älter wie ich. Ah ja. Und ja. Und was genau waren das für Probleme, dass sie in der Psychiatrie war? Ja, das ist, sie ist bisexuell, hatte eine Freundin, die hat sie in der Beziehung komplett ausgenutzt. Also sie wurde ausgenutzt und hatte dadurch Streit, alles gehabt. Und begann selbstverletzendes Verhalten an den Tag zu legen. Ist das denn wieder geregelt? Ist jetzt wieder geregelt. Aber jetzt, das Problem mit dem Vater bleibt bestehen. Ja, und ja. Wie ist denn sonst so die Stimmung in der Familie? Trüb und leicht unter Druck gesetzt. Wie meinst du unter Druck gesetzt? Also jeder versucht immer hier in der Familie alles so zu machen, dass es den anderen recht ist. Und, ach so. Es gibt kaum Freizeit. Ach so, das heißt, es gibt kaum Freizeit, das heißt, ihr macht alle ganz viel. Ja. Was machst du denn so Außergewöhnliches? Ich selbst bin des Öfteren auf Arbeit und wie gesagt, meine Schwester ist jetzt mit der ganzen Geschichte von Schleswig fertig, muss das noch verarbeiten. Meine Mutter arbeitet auf Sylt, 8 Stunden am Tag. Und pendelt als Spülerin. Und kommt dann zurück aufs Festland. Ja. Ja. Immer mit einem Autozug. Ach, das heißt, also ihr alle seid am Arbeiten, um das Geld einigermaßen zusammenzukriegen. Alle halt, außer mein Vater, weil er kümmert sich ums Zuhause, weil er kann halt nicht mehr viel machen. Er ist komplett arbeitsunfähig, kann nur Hausarbeiten und sowas machen, vielleicht noch ein bisschen am Auto, hier und da mal, aber wenn es länger wird als 2 Stunden, dann wird es eng. Wie geht's dem Vater denn seelisch so? Also in der ersten Zeit war depressiv, hat Alkohol konsumiert und alles, hat getrunken. Macht er das heute immer noch mit dem Alkohol? Nee. Also da kann man in Therapie. Ah, ja. Ihm wurde da auch viel geholfen und seitdem macht er das nicht mehr. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Und ja, wir versuchen halt einfach um die Runden zu kommen. Seit nun knapp einem halben Jahr habe ich auch Schlafprobleme, weil so viel Spannung und Druck halt auf einen herrscht. Verstehe. Und macht zum Teil 40 Stunden ohne Schlaf durch. Und das ist für mich als Schüler eigentlich nicht das Richtige. Du sagst 40 Stunden ohne Schlaf durch. Was heißt das? Das sind so knapp 2,5 Tage. Also das ist ohne Schlaf, das geht doch. Ohne Schlaf, das hatte ich jetzt vor 2 Wochen gehabt. Da war ich von Mittwoch bis Freitagnachmittag durchgehend wach. Warst du wach, weil die Situation so angespannt ist? Ja, unter anderem, weil einfach der Druck da ist und du kommst nicht zur Ruhe mehr. Ja, verstehe. Nochmal eine Frage zu dem Alkohol. Konsum deines Vaters. Wie war denn das damals, als er an der Flasche hing? Also er kam kaum aus dem Bett raus, er hat halt Sternmark und alles konsumiert und ist halt nur wach geworden, wenn... Was hat er konsumiert? Sternmarke? Was? Sternmarke, all Bier, Ach so, okay. alles Mögliche. Okay. Und ja... Da lag er nur im Bett? Da lag er nur im Bett und wenn der Vorrat halt knapp wurde, fuhr er an die nächste Tankstelle und hat Nachschub geholt. Wie lange genau dauerte das, bis er dann zur Therapie ging? Also wir haben ihn dazu gebracht, wir und mein Onkel. Mhm. Und das waren 2 Monate um den Dreh. Ah ja. Aber diese 2 Monate waren halt für die Familie so schwer und alles. Also das glaube ich. War er denn, wenn er besoffen war oder betrunken war, auch aggressiv euch gegenüber? Nee, im Gegenteil. Er war eher sehr ruhig. Ach so. Aber kam halt gar nicht aus dem Bett erst raus oder so. Mhm. Was sagt denn deine Mutter zu dieser ganzen Sache? Also sie also in der Zeit hat sie halt meinen Vater versucht aufzumuntern, ihn unterstützt und alles. Mhm. In der Zeit waren wir auch noch arbeitslos, also lebten nur vom Krankengeld meines Vaters. Mhm. Dann hat er sich einen Job gesucht. Meine Mutter hatte sich einen Job gesucht in der Zeit denn. Mhm. Und wir haben halt zu Hause noch versucht, meinen Vater aufzubauen, was auch einigermaßen dann klappte. Er war dann auch zur Therapie deswegen in Neumünster. Aber ich merke schon, dass das eure Familie enorm belastet. Ja. Und wenn ihr alle so viel arbeitet und du nebenher als Schüler, was jobbst du denn nebenher? Ich bin bei Bauern in der Umgebung und verbessere halt unter anderem mein Taschengeld. Bei Bauern? Du arbeitest auf dem Bauernhof? Ja, wir sind hier im Norden und da gibt es eigentlich sehr viele Bauernhöfe und alles, die immer Hilfe brauchen. Ja. Wie oft arbeitest du denn? Jeden Tag? Oder wie? Ja, so 3-4 Mal in der Woche, also das ist eigentlich. Und wie viele Stunden dann? Das ist unterschiedlich, kommt auf an, wie viel Arbeit ist. Also jetzt im Winter ist es natürlich etwas weniger. Das also stimmt, ja. In der Höchstsaison sind das zum Teil 6-7 Stunden. Wenn ich fragen darf, du bist 14 Jahre alt, ja. Was kriegst denn du da pro Stunde? Ja, das sind zum Teil, also wie gesagt, das kommt darauf an, wie sehr die Hilfe gebraucht wird und alles, denn zwischen 6 und 10 Euro in der Stunde. Ja. Weil die kennen uns auch persönlich, die wissen die Situation. Verstehe. Und da kommt natürlich dann nochmal ein bisschen extra Geld drauf. Mhm. Merkst du, dass es in der Schule dadurch schlechter wird bei dir? Ja, also mein Notendurchschnitt liegt bei 4,5. Oh, das ist eigentlich sehr schlecht. Mhm. Ich soll nächstes Jahr Abschluss machen. Mhm. Und das ist auch ein großes Problem halt von mir. Das glaube ich. Das wird aber allmählich besser. Also ich war auch schon so, dass meine Versetzung so stark gefährdet war, dass wir Gespräche suchen mussten und Begründungen den Lehrer geben müssten, warum und alles, wie ich versetzt werden soll. Ja. Gibt es denn am Horizont einen Hoffnungsschimmer, dass ich mit deinem Vater nochmal was verbessern könnte? Also oder bleibt das jetzt so? Mein Vater hofft, also der ist jetzt noch in ärztlicher Therapie hier und da. Er hat auch ein Aneurysma im Rücken, das ist auch ein großer Nachteil. Oh ja. Er ist halt noch in ärztlicher Therapie mit den Armen und die Ärzte meinen, dass es so gerade so 10% gibt, dass sein Arm wieder sich normalisiert. Ah, das sind nicht so große Hoffnungen. Mhm. Das heißt, im Klartext, ihr müsst zwangsweise, um über die Runden zu kommen, weil nicht so viel Geld reinkommt, weiter so jobben. Du, deine Mutter, deine Schwester wahrscheinlich jetzt auch. Ja, also es fängt nach und nach an, weil wie gesagt, sie ist jetzt vor 4 Wochen aus Schleswig zurück und sie versucht natürlich auch allmählich ihr Geld aufzubessern. Wobei ganz wichtig ist, Peter, finde ich, dass du deine Schule ordentlich abschließt. Weil wenn du dir das jetzt vermasselst, da versaust du dir deine Zukunft mit. Ja. Das ist total wichtig. Aber nebenher sagst du ja auch noch, dass der Druck so schlimm ist für euch, ne? Ja. Dass die ganze Familie unter Druck steht und man gar nicht weiß, wie man alles schaffen soll. Hm. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt einfach versucht, bei dir einmal Hilfe zu suchen, weil du in der Sache eigentlich so mein einzigster Ansprechpartner bist, den ich das vertraue gerade irgendwie. Mhm. Und muss halt mal sehen, wie das alles da läuft. Mit wem sprichst du denn, hast du denn sonst darüber noch gesprochen, über die bedrückende Situation? Es gibt Lehrer in der Schule, denen kann man sowas anvertrauen. Mhm. Also, was haben die darauf gesagt, als du denen das erzählt hast? Ja, also die waren natürlich auch schockiert und wollten natürlich auch, dass ich sowas nicht mache, weil halt durch das Arbeiten der Druck größer wird und wiederum dadurch kann ich wieder nicht schlafen bin halt in der Schule sehr unaufmerksam. Mhm. Aber die haben keinen konkreten Lösungsvorschlag dir gesagt? Nee, also die haben gesagt, ich soll halt aufhören zu arbeiten, aber das kann ich wiederum nicht, weil auch ich als 14-Jähriger brauche irgendwie ein bisschen Geld. Ich verstehe das völlig. Um durchzukommen. Das heißt, da muss man jetzt irgendwie so einen Mittelweg finden, dass du ein bisschen Kohle verdienst, aber dann nicht zu sehr dein Leben vernachlässigst. Das ist eine verdammt harte Zeit im Moment. Ja. Das ist es. Das ist wirklich eine harte Zeit. Und ich glaube, da kann man jetzt auch nicht mit einem klugen Satz eine Lösung anbieten. Mhm. Ich schlage dir vor, dass wir uns jetzt mal Gedanken machen im Hintergrund. Ja. Und dass wir dich gleich nochmal anrufen. Deshalb mal sehen, was uns da so einfallen könnte. Es wird nicht einfach sein, weil die eure gesamte Situation ist schwierig. Ja. Aber jetzt muss man natürlich aufpassen, bei allem guten Willen der Familie zu helfen, dass man sich selbst nicht dabei zu sehr schadet. Das ist die große Kunst, jetzt hinzukriegen. Also es darf ja auch, wie gesagt, wenn ihr versucht, eine Lösung zu finden, bin ich sehr dankbar. Mhm. Ihr müsst halt die anderen berücksichtigen. Also meine Schwester fängt jetzt langsam an zu arbeiten, sucht Jobs und alles. Meine Mutter ist 8 Stunden am Tag weg, von 1 Uhr bis zum Teil 12 Uhr. Mhm. Oh, kommt jetzt gerade mal vor einer Stunde nach Hause. Mhm. Und ich habe halt auch noch 6 Stunden Schule. Mann, hast du morgen auch noch Schule? Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, aber ich sage, es ist ein bisschen spät jetzt. Ja. Ja. Peter, also ich verspreche dir, dass wir unser Bestes tun, wobei ich gleich sagen muss, das wird schwierig werden. Mhm. Aber wir überlegen mal und wir melden uns auf jeden Fall gleich, also heute Nacht noch bei dir, in den nächsten 20 Minuten ungefähr, okay? Darf ich kurz noch jemanden grüßen? Weil du es bist. Einmal möchte ich den Lewe Hansen grüßen und die Eiskönigin. Ist ein Spitzname, frag nicht. Okay, ich frag nicht, ich frag gar nichts. Lieber Peter, hoffentlich können wir dir gleich ein bisschen weiterhelfen bei euch. Ich würde es dir sehr wünschen. Ja, trotz aller Schwierigkeiten und aller Probleme wünsche ich euch schöne Weihnachten. Ja. Tschüss. Ciao. Frohes Fest. Ja, danke dir auch. Ja. 0800 220 50 50. Ich habe gerade gesagt, dass das heute die letzte Sendung in diesem Jahr ist. Und als Info schon mal, wir sind wieder da am 5. Januar. Hier ist Maria. Maria ist 70. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen. Guten Morgen, Maria. Hallo. Hallo. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, und zwar habe ich meiner Freundin am Sterbebett versprochen, auf ihre Mutti aufzupassen. Mhm. Der Freundin. Ja, meine Freundin. Ja. Sie ist vor 5 Jahren gestorben. Und ich glaube, sie hat das schon einen Tag, bevor sie gestorben ist, gemerkt. Und ich war noch den Sonntag bei ihr und dann hat sie meine Hand genommen und hat gesagt, Maria, ich muss sterben. Und ich habe gesagt, nein, du musst doch nicht sterben. Und dann nahm sie meine Hand und hat gesagt, passt du auf meine Mama auf? Mhm. Ich habe gesagt, ja, ich kannte ja auch die Mutter. Ja. Ja, und dann so 20 Stunden später war meine Freundin tot. Wie alt war deine Freundin? 61. Ja. Dann ist die Mama aber schon in einem stolzen Alter. Ja, sie war 86. Sie war 86. Ja. Mhm. So, und dann hast du das gemacht. Dann hast du dich um die alte Dame gekümmert. Ja, richtig. Dann habe ich sie auch immer versorgt, noch in der Wohnung. Mhm. Also meine Freundin hat auch die Mutter 2006 zu sich genommen, weil sie gefallen ist und hat den Arm gebrochen gehabt, die Schulter gebrochen gehabt, eine Operation und dann Oberschenkel-Halsbruch und so, dann konnte sie auch nicht mehr in ihrer Wohnung sein. Mhm. Hat sie sich dann zu sich genommen. Ja, und dann ist eben das mit meiner Freundin passiert. So, da war die alte Frau ja schon ziemlich angeschlagen. Ja. Das heißt, da kam auf dich dann eine Riesenarbeit zu. Ja, genau. Das ist aber ein großes Versprechen, dass man an einer Freundin, einer Freundschaft gegenüber geben kann. Ja. Du hast es dann gemacht. Ich habe es gemacht und der Schwiegersohn hat da auch noch gewohnt. Mhm. Aber er hat schon wieder nach einem Jahr geheiratet und sagte dann zu der Schwiegermutter, ja, jetzt kannst du die Wohnung behalten, ich ziehe weg in eine andere Stadt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das geht ja nicht. Die, ich muss ja auch meine Wohnung versorgen und dann diese Wohnung. Mhm. Und die Wohnung war auch zu groß für sie. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich kann ihr höchstens einen Vorschlag machen, dass sie dann zu mir kommt. Mhm. Mhm. Und da war sie auch sehr glücklich und einverstanden. Das heißt, ihr beiden habt euch gut verstanden? Ja, mhm. doch, ja. Mhm. Sie war auch sehr, sehr lieb, ja. Lebt sie noch? Ja, und das ist jetzt mein Problem. Mhm. Sie war jetzt auch die ganze Zeit bei mir, mhm. bis zum 18. Oktober. Mhm. Denn ich wurde am 19. Oktober 70 und ich habe sie dann einen Tag vorher in die Kurzzeitpflege gebracht, mhm. weil meine Kinder gesagt haben, sie wollten mit mir eine Woche nach Gran Canaria fahren. Ja. Ja, und am 18. Oktober habe ich sie um 11 Uhr hingebracht und abends um 20 Uhr ging das Telefon mhm. von der Kurzzeitpflege und die haben gesagt, ja, sie ist gestürzt, mhm. liegt im Krankenhaus. Dann war ich ja auch schon total fertig mit den Nerven. Mhm. Da habe ich dann auch versucht, im Krankenhaus anzurufen. Ja, und der Arzt hat mich dann erst um 11:30 wieder zurückgerufen. Also sie hatte da 3 Rippen gebrochen mhm. und hat gesagt, und ich habe ihm auch die Situation erklärt. Mhm. Also ja. Hat sich die Lage dann verschlimmert durch diesen Sturz. Ja. Ist sie denn jetzt wieder bei dir? Nein. Nein. Ich hatte sie wieder bei mir ein paar Tage und sie hat nur gebrochen. Sie wollte auch da nicht essen und da kam sie wieder ins Krankenhaus. Wie war denn, entschuldige mal, ich gehe nochmal einen kleinen Schritt zurück, als sie noch bei dir war bis zum Oktober, ja. Sie war, du hast es ja gerade schon erzählt, da auch schon eine recht angeschlagene Frau. Was hattest du zu tun? Wie musstest du sie pflegen? Ja. Ich habe sie geduscht, ich habe ihr Essen gemacht, ich habe sie angezogen, ich habe sie auf die Toilette gebracht, all sowas. Was denn so ein alter Mensch eben braucht. Ja, das alles konnte sie nicht mehr alleine. Nein. Musste sie den ganzen Tag im Bett liegen? Nein, das brauchte sie nicht. Also ich musste sie dann stützen zur Toilette. Ich habe auch nachher einen Rollstuhl ihr besorgt, einen Toilettenstuhl. Und es hat einfach nicht gut geklappt soweit. Du hast vorhin gesagt, du hast sie zu dir genommen. Hattest du denn so viel Platz in deiner Wohnung? Nein, ich hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Oh. Wir haben uns das Schlafzimmer geteilt. Ach, das heißt, ihr habt zusammen in einem Ehebett geschlafen? Ja, richtig. Ich muss dir aber nochmal sagen, Maria, Respekt. Das ist eine ganz große Leistung, dass du das für deine Freundin tust. Ja. Das macht manch eine Tochter nicht sowas. Nein, das sagt sie oft, hat sie oft zu mir gesagt. Vielleicht hätte das meine Tochter auch nicht gemacht. Und du bist immer bis heute, kommst gut mit der Frau zu... Ja, aber ich musste sie dann am 3. November wieder ins Krankenhaus bringen, weil sie immer gebrochen hat. Mhm. Und dann konnte sie nicht mehr laufen, sie hatte auch nicht mehr gegessen, sie hatte keine Kraft mehr. Mhm. Und dann war sie bis zum 14. November im Krankenhaus. Mhm. Und dann hat dieser Sozialdienst gesagt, also ich kann sie wohl nicht mehr zu mir nehmen, weil man musste sie aus dem Bett rausnehmen. Das heißt, schaffst du gar nicht. Das schaffe ich nicht. Das heißt, sie ist jetzt wirklich ans Bett gefesselt. Ja, bis heute ist sie in Verhinderungspflege, ab morgen ist sie dann im Altenheim vollstationär. Und sie ist klar bei Verstand? Nein, ist schon dement auch, ja. Bist du denn jetzt mit dir im Reinen, dass das jetzt so ist? Ja, nicht so richtig. Also, ja, ich kann es nicht mehr. Meine Kinder haben auch gesagt, Mutti, du hast das 5 Jahre du jetzt hast es gemacht. Ich wollte es nochmal sagen. Du hast es 5 Jahre gemacht. Ja. Das ist ja ganz, ganz großartig. Und jetzt ist eine Situation eingetreten, wo alle Menschen sagen, alle Fachleute auch sagen, und selbst du sagst, eigentlich geht es nicht mehr. Ja. Es geht nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Nein, ich müsste ja auch jetzt das Schlafzimmer räumen und ein Pflegebett rein. Mhm. Und sie haben ja jetzt in der Verhinderungspflege gesagt, also es geht auch nicht mehr. Sie macht die Nacht zum Tage und tagsüber schläft sie. Aber ich bin jetzt die ganze Zeit auch, ich gehe jeden Tag. Ich wollte dir gerade was sagen, Maria. Ich finde das völlig nachvollziehbar, dass du das jetzt nicht in deiner Wohnung mehr machen kannst. Du kannst sie ja soweit es irgend möglich ist, besuchen und ihr dann in dieser Art und Weise beistehen im Alter. Also erkennt sie dich denn noch? Ja, doch. Also mich erkennt sie. Und sie will auch nicht essen da. Sie sagt immer, die Maria soll kommen, die Maria soll kommen. Ich war heute auch wieder, ich habe sie gefüttert, bei mir isst sie. Ah ja, das ist ja rührend. Dann kannst du es ja so einrichten, könntest du jeden Tag da hingehen? Also ich gehe jeden Tag etwa 2 bis 3 Stunden nach Hause. Ja, das ist ja auch schon eine tolle Leistung. Und sie meint, sie wäre im Krankenhaus, ja? Ach so. Und sie sagte mir, heute habe ich gesagt, du musst doch essen, sonst kannst du ja nicht mehr nach Hause kommen, weil sie vergisst es. Mhm. Dann hat sie heute zu mir gesagt, Und was, wenn ich nicht mehr nach Hause kommen kann? Ja, habe ich gesagt, dann müsstest du in ein Heim. Mhm. Dann hat sie gesagt, bevor ich in ein Heim gehe, möchte ich lieber tot sein. Und das hat mich heute auch wieder so fix und fertig gemacht. Ja, aber sie ist dement. Sie ist sehr angeschlagen. Dann lass sie doch einfach in dem Glauben, dass sie im Krankenhaus ist. Ja, ich habe das auch heute den Schwestern gesagt, also den Altenpräsidenten. Dann lass sie doch im Glauben, dass sie im Krankenhaus genau. ist. Genau. Wenn sie das wieder vergisst, dann hat sie gar nicht so eine zeitliche Einordnung. Ja, dann ist sie halt im Krankenhaus und du bist dann da, du besuchst sie und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ich finde das Hut ab, Maria. Ganz toll. Das sagen alle zu mir. Ja, wirklich. Das musst du dir auch sagen lassen. Das ist eine ganz tolle menschliche Leistung. Auch der Pflegedienst und alles von der Stadt, die sagten mir auch, also was ich getan hätte. Mhm. Lass mich mal fragen, war das so eine enge Freundschaft zu dieser Frau, dass du das deshalb gemacht hast? Ich mochte sie immer gut leiden. Okay, aber es war nicht so eine wahnsinnige Lebensfreundin für dich. Also meine Freundin, ja. Doch. Ja, doch. Ja, das meinte ich jetzt, die Freundschaft zu der Verstorbenen. Ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Wie viele Jahre kanntet ihr euch denn? Ja, etwas. Mein Mann ist 1996 verstorben, schon auch 18 Jahre. Und ich kenne sie seit 1994. Ah ja. Ja, das also ist schon 20 eine lange Zeit. Jahre, ja. Wären das jetzt. Ne? Maria, du hast alles richtig gemacht und du machst alles richtig. Besuch die alte Frau weiter, lass sie im Glauben, dass sie im Krankenhaus ist, bring ihr leckere Sachen mit, die sie gerne isst. Und ich glaube, wenn du bei ihr bist und ich weiß nicht, was du da machst, viel erzählen kann man ja dann nicht, ne? Ja, doch. Sie erzählt von früher. Ja, genau, von früher. Und ich weiß ja auch von früher, was sie so gemacht hat und so. Ja, und ja. Dann erzählen wir schon so. Genau, das ist, glaube ich, der beste Zeitvertreib, dann ganz weit in ihre Jugend zu gehen, dass sie davon erzählt und wie es am Krieg war oder so oder sowas. Ja, aber irgendwie saß mir das jetzt nicht so gut, weil ich sie jetzt wirklich abgeben muss, ja. Es ist menschlich verständlich, dass du so ein Gefühl hast, aber glaub mir, es ist eine absolut richtige Entscheidung. Ja, denn die Kinder sagen auch, du musst ja auch noch, Mutti, wir möchten auch dich noch lange haben. Genau, nicht, dass du noch ganz schwer krank darüber bist. So, Domian, aber da hätte ich noch etwas für dich. Und zwar gestern habe ich die Sendung gesehen von dieser Helga aus Stuttgart. Ja. Und weil sie ja auch sehr einsam ist, ja. Man könnte da in Stuttgart diese Pflegeberatung bei der Stadt Stuttgart ist das. Und die machen auch ehrenamtlich. Guter Tipp. Dazu möchte ich gleich was sagen. Das ist auch bei uns in der Stadt. Das haben sie mir da auch damals angeboten mit meiner Freundin, ihrer Mutter. Wenn ich mal irgendwie mal einkaufen müsste oder mal ein paar Stunden weg, dann hätte ich da anrufen können. Dann würden ehrenamtlich auch sie ein bisschen da aufbauen. Sehr, und so, sehr guter Tipp. Übrigens, das wollte ich sowieso sagen. Das Gespräch gestern mit Helga hat eine große Resonanz gebracht. Ja. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Mails bekommen, Menschen, die gerne mit Helga in Kontakt treten möchten. Und ich sage das jetzt erstmal großes Dankeschön an euch, dass ihr so hilfsbereit seid. Wir reichen das alles an Helga weiter. Wir werden aber jetzt eure einzelnen Mails nicht noch beantworten. Das schaffen wir alles gar nicht. Ja, nein, ist doch klar. Aber wir machen das und ich freue mich über die große Hilfsbereitschaft von euch, dass ihr jetzt der Helga in Stuttgart einfach mal ein bisschen beistehen wollt und ein Gesprächspartner sein wollt. Liebe Maria. Ich habe schon gestern gedacht, wenn ich in Stuttgart wohnen würde, würde ich sie besuchen. Ja. Liebe Maria, also trotz allem wünsche ich dir schöne Weihnachten. Ich dir auch. Und alles Gute. Und einen schönen Übergang wünsche ich dir. Dankeschön, ja? Dir auch. Alles tschüss. Klar, ciao. Tschüss. Apropos Weihnachten, es sind mittlerweile auch schon sehr viele sehr freundliche und sehr nette Weihnachtswünsche hier bei uns eingetroffen, an die Redaktion und an mich auch dafür. Sehr, sehr, sehr herzlichen Dank und auch das können wir jetzt nicht alles individuell beantworten. Ich sage es einfach jetzt hier so ins Mikrofon und in die Kamera. Ihr seid schon sehr nett, vielen, vielen Dank. Das wissen wir sehr zu schätzen und das rührt uns auch. Vielen Dank. So, Justin, 23, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Justin. Über was reden wir beide? Wir reden darüber, dass ich ich habe seit 2 Jahren eine Freundin und seit 3 Monaten habe ich eine Affäre. Und die Freundin weiß nichts von der Affäre? Nein. Und die Affäre weiß nichts von der Freundin? Doch, die weiß, dass ich vergeben bin. Wie hat sich das denn ergeben mit der Affäre? Die hat mich in der Disco angequatscht. Da warst du allein unterwegs? Da war ich mit ein paar Kumpels unterwegs, aber hat mich dann mal zwischenzeitlich ein bisschen abgesetzt. Und warum hast du dich auf die Affäre eingelassen? Ja, ich fand es eigentlich ganz toll, dass sie mich angesprochen hat und eigentlich auch gleich suggeriert hat, dass sie halt mit mir ins Bett wollte. Achso, das war von Anfang an klar. Seid ihr denn auch gleich am ersten Tag in die Kiste gegangen? Ja, sind wir. Seid ihr? Mhm. Also ins Auto. Ja, okay. Bist du verliebt in diese Frau? In die neue? Nein, verliebt nicht. Ist es eine reine Sexgeschichte? Das ist eine reine Sexgeschichte. Eine reine Sexgeschichte? Ja. Ja. Wie oft siehst du sie? Ein bis zweimal die Woche. Mhm. Wo trefft ihr euch? Ja, entweder bei ihr oder halt im Auto. Ganz selten mal bei mir. Mhm. Was macht denn dein Gewissen? Ja, ich ist schon am Grübeln so. Auf der einen Seite weiß ich, dass es falsch ist. Auf der anderen Seite ist dieses Verbotene natürlich ein Reiz. Mhm. Wie ist denn der Sex zwischen dir und deiner Freundin? Der ist okay. Ist okay oder gut? Ist gut. Gut. Wenn du mit deiner Freundin schläfst, denkst du an die Affäre heimlich? Ein bisschen? Nein. Wenn du mit der Affäre schläfst, denkst du ein bisschen an deine Freundin? Auch nicht. Auch nicht. Zwei voneinander getrennte Welten. Ja. Kann man denn sagen, dass der Sex mit der Affäre schon eine Nummer geiler ist? Ja, schon, weil es halt was anderes wieder ist, ne? Was ist da anders? Ja, es ist halt mal andere Orte oder so, ne? Ach so, sowas. Mhm. Mhm. Dann so ein bisschen der Reiz des Verbotenen? Richtig. Und einfacher halt, also das ist wirklich, wenn wir uns sehen, raus aus den Klamotten und gleich los. Ach so. So. Und mit deiner Freundin musst du erst lange Gespräche führen, oder wie? Ja, klar, da gibt's dann halt ein richtiges Vorspiel und so, und das ist bei meiner Affäre halt nicht der Fall. Ach so, da geht's gleich zur Sache, Rambazamba und ab die Post. Richtig. Das gefällt dir? Das ist schon okay, ja. Du magst es schnell und hart. So, in der Richtung. Ja. Ist halt eine Abwechslung zu richtig langes Vorspiel und so, ne? Ja. Ist denn die Affäre dabei, sich in dich zu verlieben? Weißt du das? Also bisher hat sie keine Anstalten irgendwie gemacht, mal was zu sagen. Also geht's ihr auch um die Sexaffäre? Um den Sex? Ja. Jetzt wollen wir mal eben in Gedanken durchspielen. Wenn deine Freundin so eine Sexaffäre mit einem Typ hätte und du würdest das irgendwie erfahren, was würdest du dazu denken? Ja, dass ich ihr nicht reich so. Und wärst du sauer? Ja, doch, schon. Böse, wütend, zornig? Ja, sauer halt, also ja. Wüsste ich jetzt nicht. Ja, du würdest denken, ich reiche ihr nicht. Richtig. Ich kann ihr das nicht geben, was er ihr geben kann. Genau. Wie sieht das mit Verhütung aus bei der Sexaffäre? Nee, wird mit Kondom gemacht. Mit Kondom, immer? Ja. Okay. Ja, Justin, das ist ja der Klassiker. Du hast eine Freundin. Wie sind deine Gefühle zu deiner Freundin? Na, ich liebe meine Freundin. Es ist eine gute Liebesbeziehung. Ja. Dann darf man das nicht machen. Ja, ich weiß. Da gibt's gar keinen Pardon. Das ist ein Hintergehen und wahrscheinlich würde deine Freundin aus allen Wolken fallen, wenn sie es erfahren würde. Was glaubst du, wie sie reagieren würde, wenn sie es erfährt? Na, sie wird Schluss machen. So heftig wäre die Reaktion. 100%ig. Also wenn sie erfährt, wie lange das schon geht, ja. Würdest du umgekehrt nicht Schluss machen? Doch, würde ich auch. Doch, weil es gerade klang das so ein bisschen harmlos, deine Reaktion, dass du sagst, naja, ich reiche ihr nicht genug. Aber du würdest Ich würde auch Schluss machen, klar. Justin, dann lass es sein. Dann entscheiden, es geht, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Alter Spruch, aber irgendwie stimmt der. Es ist letztendlich muss man sich ja so verhalten, immer im Leben, wie man gerne auch behandelt werden will von anderen. Das ist eigentlich eine gute Regel. Und wenn du deine Freundin liebst und wenn die Frau was wert ist, man kann nicht alles im Leben haben wollen. Dann muss man halt auf das, was dich da anmacht, verzichten für die Freundin. Wenn du scharf bist auf so eine Art von Leben und so eine Art von Sex, dann musst du dich trennen. Dann kannst du 1000 Sachen machen und niemand fragt danach. Aber es geht nicht, das eine Wohlfühlen in der Beziehung und Liebe und alles und dann aber nebenher ab und zu oder alles jede Woche im Auto vögeln. Das geht nicht mit der Frau. Ja, es ist die Frage, wenn du, wie du dich weiter verhältst. Hörst du es auf und schweigst oder beichtest du deine Freundin? Naja, also die Überlegung, die ich hatte, ist eigentlich, es nur zu beenden und ihr davon nichts zu sagen. Weil du Angst hast, weil das dann alles kaputt ist. Ja. Ich meine, es wär ein guter Anfang, wenn du sagen würdest, jetzt ist Schluss, ich beende das und legen wir erstmal den Mantel des Schweigens darüber. Reden kann man ja vielleicht immer noch. Ja, fände ich einen ganz guten Plan. Ja. Klare Ansage. Da gibt es gar nichts mehr zu erörtern. Hör es auf. Außerdem fühlst du dich, ich garantiere dir, du fühlst dich für dich auch besser, wenn du es aufgehört hast. Okay. Weil so hast du denn immer ein bisschen schlechtes Gefühl und schlechtes Gewissen und stell dir vor, es kommt irgendwann raus, wie peinlich für dich, wie unfassbar peinlich. Wer weiß das denn noch, dass du diese Affäre hast? Ein Kumpel weiß das nicht. Ja, siehst du, schon einer zu viel, der es weiß. Hör auf. Ja. Heute. Schreib der Dame eine SMS. Okay. Viel Glück. Ja, danke, Domian. Tschüss. Ciao. 1:31 haben wir. Und wir machen weiter mit Wojtek. 56, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Wojtek, das ist ein schöner polnischer Name, ne? Oder? Ja, genau. So. Gewürdige Pole. Ja, das sehe ich doch hier schon. Wojtek, um was geht's denn bei dir? Was geht bei mir? Also, ich grüße dich, Domian. Ja? Eigentlich ist das die Lieblingssender von meiner Frau. Ah, schöne Grüße an die Gemahlin. Ich schaue auch oft, weil wir arbeiten also zur Nacht, also bis 1 bis 2 Uhr morgens. Aber leider, meine Frau ist heute nicht dabei. Mhm. Sie ist im Krankenhaus. Oh, ist was Schlimmes? Ist sehr Schlimmes. Ne? Unsere Welt hat sich innerhalb einen Tag um 360 Grad gedreht. Wir waren Montag Untersuchung. Durch Ultraschall haben die festgestellt, meine Frau hatte Brustkrebs. Mhm. Mhm. Und er ist jetzt so schnell ins Krankenhaus gekommen? Montag, Dienstag war ganze Untersuchung und Mittwoch war es schon operiert. Ach du, dann war aber höchste Eile geboten. Das ist, da muss man schnell handeln, weil das war also nach den Untersuchungen schnell Diagnose, haben die festgestellt, dass das bissartige ist. Und ja. Was genau hat man jetzt operiert? Die haben einen Schnitt gemacht und den Knoten rausgeholt. Den Knochen rausgeholt? Knoten. Knoten, ja. Jawohl. Knochen. Das, und natürlich die Lymphdrüsen waren nicht angegriffen und so weiter. Und jetzt nach der Untersuchung, Weiteruntersuchung von den Befund, haben die festgestellt, dass das sehr bissartige, also Krebs ist. Mhm. Heute habe ich das erfahren. Das ist schrecklich für mich, also für uns alle. Also die haben herausbekommen, dass das ein sehr bösartiger, aggressiver Krebs ist. Aggressiver und schnell wachsender. Also das heißt, man muss Sorge haben, dass der Krebs sich jetzt irgendwie... Chemotherapie. Ja. Ganz schnell. Weiß deine Frau, dass es ein so bösartiger Krebs ist? Ja, natürlich, natürlich. Wie hat sie es aufgenommen? Ja, heute Morgen telefoniert, hat sie geweint. Und ich, ist sehr traurig, sehr traurig. Steht jetzt noch eventuell eine weitere Operation an, dass die Brust abgenommen werden muss? Nein, das nicht. Mhm. Gott sei Dank nicht. Aber trotzdem ist das schrecklich. Das ist, wir waren nie krank gewesen. Wir waren eigentlich vielleicht leichtsinnig. Wir haben uns nicht untersucht. Wir sind selbstständig, wir arbeiten. Mhm. Jeden Tag 25 Jahre, also ein kleines Restaurant, Pizzeria. Ah, ja. Und wir arbeiten jeden Tag von morgen bis abends. Das ist ein harter Job. Und jetzt? Aber machen wir Spaß daran. Ja. Und jetzt der Einschlag. Hier ist ein Anschlag, ne? Ja, ich verstehe. Das tut mir sehr leid. Auf einmal, ja. Das tut mir sehr leid. Das heißt, deine Frau hat jetzt die richtig harte Nummer vor sich mit Chemotherapien. Ja, natürlich. Und haben denn, hat der Arzt mit dem, hast du persönlich mit einem Arzt gesprochen? Ja, natürlich. Ja. Direkt. Ich war bei jeder Untersuchung dabei. Mhm. Und haben die irgendwie eine Prognose gesagt, dass man das, auch wenn es ein aggressiver Krebs ist, dass ja, man, die sagen, ach, machen Sie sich doch nicht so Sorgen und so, das ist heutige Zeiten ist er heilbar und so weiter. Aber trotzdem, ich bin schon 4 Tage, ich schlafe überhaupt nicht mehr. Ich sitze jetzt alleine zu Hause und kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Ich komme nach Hause und da ist keine mehr da. Mhm. Ja, aber sie ist ja noch da. Sie ist ja da und es besteht durchaus. Ja, natürlich, aber trotzdem. Ich glaube, das ist völlig, völlig normal, dass man da die ersten Tage erstmal komplett platt ist und schockiert ist. Allerdings, dann muss man nach vorne gucken und die Hoffnung nähren. Wir haben immer Hoffnung gehabt, ja, immer. Wir waren immer schlechte und gute Zeiten. Ne? Ja, das ist auch wichtig, dass auch wenn du traurig bist, dass du ihr das gar nicht so zeigst, sondern wenn du hinkommst, dass du ihr Hoffnung vermittelst und Optimismus. Ja. Und Morgen früh hole ich die ab nach Hause. Ach, das geht schon jetzt. Ja, du gehst nach Hause und dann natürlich nächste Woche wird eingebaut, solche Eingang für die Einführung für die Chemotherapie. Ja. Und das heißt, du musst sie jetzt seelisch gut aufbauen. Und du musst viel für sie da sein und du musst nett zu ihr sein. Ich bin immer für sie da. Ja, ich meine nur, jetzt vielleicht besonders. Und vielleicht auch, denk dir ein paar schöne Sachen aus, die du mit ihr machen kannst. Weil die Seele ist so wichtig bei solchen schweren Erkrankungen, dass die Seele positiv ist und dass sie die Genesung unterstützt. Ja. Und wenn der Arzt das so zu dir gesagt hat, die sagen das ja nicht leichtfertig, dann ist da auch ein dickes Stück Wahrheit dran, dass die das in den Griff kriegen. Und das muss man sehen, da muss man sich dran festhalten und orientieren. Das ist schwierig, schwierig. Meine Kinder, mein Sohn ist hier in Deutschland, meine Tochter ist im Ausland, sie wohnt in Singapur. Mhm. Mein Sohn ist hier und ist Student und er hatte gerade jetzt schon Ferien, hilft. Das ist super, ich finde. Ja, das ist klasse. Gut. Der ist ja schon mal da, jetzt über Weihnachten ist er bei euch und. Ja, klar, aber in dem Betrieb natürlich, weil da steht alles. Ich kann jetzt nicht schließen, einfach. Ich verstehe. Das ist das Problem. Da fällt ja auch eine ganze Arbeitskraft aus jetzt. Ja, ne? Natürlich. Ja, ja. Wir arbeiten nur zwei. Ja. Und auf einmal, die erfahrene Mensch ist nicht da. Wie lange kann dein Sohn denn helfen, bis er wieder. Hat er gesagt, das spielt keine Rolle. Ah. Dabei, solange das jetzt nötig ist, ist egal. Super, das ist auch toll. Na, das finde ich klasse. Also ja, ich habe das nicht gedacht, dass er das schafft, aber der macht das spitze. Das ist ja auch schon mal tröstlich, dass der Sohn dass der Alltag weiter aber das funktioniert. Das ist nicht das Wichtigste natürlich. Mhm. Das ist Existenz. Mensch, Wojtek, also wenn ihr die Sendung oft zusammen geguckt habt, dann kennt sie mich ja. Und dann bestell ihr doch bitte die herzlichsten Grüße von mir und die besten Genesungswünsche. Die mache ich. Domian, die guckte immer und sagte, deine Stimme, sie ist so sanfte Stimme, beruhigend. Sagt sie, die guckte gerne und kann sie schön anschlafen. Die guckte so gerne, sagt sie, du hast so Ruhe in sich. Ja. Also bestell schöne Genesungsgrüße und alles Gute von Herzen. Schaut gemeinsam hoffnungsvoll nach vorne. Es gibt so viele Menschen, die das geschafft haben. Ja, nach so einer Diagnose. Ist natürlich auch sehr erschreckend. Ich habe sehr viele Menschen, kranke Menschen gesehen im Krankenhaus. Mhm. Und das sind junge Menschen. Ja, natürlich. 25, 30, 35. Ja. Von wo kommt sowas überhaupt? Ja. Das fragen wir uns alle. Aber wir müssen uns gar nicht wundern, wenn wir unsere verdreckte Umwelt sehen. Ja, genau. Was wir jeden Tag einatmen, überall hier. Das ist ja grauenhaft. Ich hab dann eine kleine Bitte. Ja. Domian, kannst du mir bitte eine Karte schreiben? Nur natürlich. Christiane, das wird der größte Geschenk für Weihnachten. Natürlich. Und das schicken wir heute Nacht noch raus, damit das auch noch... Sie wird sich noch freuen, also du glaubst doch nicht. Das verspreche ich hundertprozentig. Da musst du gleich aber auflegen und wir rufen nochmal zurück wegen Anschrift und Name genau und so. Und dann mache ich das gleich nach der Sendung noch fertig. Ich wünsche dir also frohe Weihnachten und alles Gute. Vielen Dank. Und ich drücke die Daumen und wenn diese Weihnachten jetzt vielen Dank. Verschattet sind bei euch, aber trotzdem wünsche ich euch hoffnungsvolle Weihnachten und eine gute Zeit. Lieber Wojtek, schöne Grüße an deine Liebste. Danke nochmal. Sehr gerne. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Und hier ist Florian. Florian ist 17. Guten Morgen, Florian. Hallo. Hallo, Florian. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin Deutschlands jüngster Hellseher. Nochmal, du bist Deutschland? Jüngster Hellseher. Du bist Deutschlands jüngster Hellseher? Genau so ist es. Das ist ja ein Hammer. Ja, das ist ein Hammer. Woher weißt du das, dass du der jüngste Hellseher bist? Also ich arbeite seit dem 14. Lebensjahr als Hellseher, habe das nebenberuflich neben der Schule gemacht und natürlich, weil ich die Schule noch besuchen musste, es gibt ja Schulpflicht in Deutschland und ja, ich war auf dem Gymnasium, hätte eigentlich mein Abitur gemacht, aber ich habe dann nach der 10. Klasse beschlossen, dass ich das jetzt zu meiner Hauptberufung machen möchte. Ach. Und dafür da sein möchte, anderen Menschen auch zu helfen. Und du lebst heute davon? Ich lebe davon, ja. Ach. Also ich lebe auch alleine. Du lebst allein, nicht mehr bei deinen Eltern? Nee, ich lebe nicht mehr bei meinen Eltern. Seit knapp einem Jahr jetzt. Und eigene Wohnung? Eigene Wohnung. War schlecht mit 17. Ja, und ich lebe davon, genau. Wie merkt man mit 14, dass man hell sehen kann? Also ich habe das schon viel früher gemerkt. Also die ersten Anzeichen, die kamen schon so mit 6, 7 Jahren. Also es gibt eine krasse wirklich Sache, die mich heute noch so ein Stück weit umhaut. Und zwar war da folgende Situation. Und zwar saßen wir abends, also ich, mein Vater, meine Mutter. Wie alt warst du da? Da war ich, es war kurz nach der Einschulung, 7 Jahre. Ja, okay. Und da saßen wir alle am Armutstisch. Und dann sagte ich aus heiterem Himmel, also ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber meine Mutter weiß es natürlich noch, ja, weil das für sie ja auch ein einschneidendes Erlebnis war. Mhm. Ich sagte, ja, meine Oma wird sterben. Dann sagte die natürlich, ach, erzähl nicht so einen Quatsch und wie kommst du denn darauf und so weiter, ja. Und am nächsten Morgen klingelt das Telefon und meine Oma war wirklich tot. War die Oma krank? Nee, die Oma war nicht krank, die war kerngesund. Oh, da war... Das fanden die Eltern aber wahrscheinlich gruselig, dass der Kleine das gesagt hat. Das war gruselig, ja. Und meine Eltern haben auch versucht, das ein Stück weit auch zu unterdrücken natürlich. Ne? Mhm. Aber als dann immer mehr Dinge auch hochkamen, ich habe dann auch Wahrträume gehabt und habe dann die Dinge, die ich gesehen habe, auch auf den Zettel geschrieben und meiner Mutter gegeben. Kannst du, weil, ja, bitte? Ja, weil ich einfach wollte, ich wollte auch ein Stück weit ernst genommen werden, ne? Weil jetzt, wo ich das, wenn ich das jetzt betrachte, aus meinem Alter, es gibt viele Scharlatan und Abzocker in der Branche, die da schneller Geld damit verdienen wollen und ja, davon möchte ich mich einfach abheben. Deswegen gehe ich auch in die Öffentlichkeit damit, also ich, nicht nur bei dir, sondern auch sonst in TV-Sendern oder sowas. Kannst du denn quasi gezielt in die Zukunft schauen? Genau. Oder musst du in einem bestimmten Zustand kommen und warten, was so über dich kommt? Nein, also es geht relativ schnell. Ja, wenn ich mich auf eine Person konzentriere, die mir eine Frage stellt, dann nehme ich das relativ schnell wahr. Das heißt, ich sehe die Antworten in klaren Bildern. Ja, das heißt, ich schließe die Augen, konzentriere mich auf die Person, die mir eine Frage gestellt hat oder auf die Person, über die mir eine Frage gestellt wird. Und dann kann ich ganz, ganz klar sehen, wirklich in klaren Bildern, was da ja in der Zukunft passieren wird. Wie konkret kannst du das sagen? Also ich kann auch exakte Zeitangaben geben, ja. Also jetzt natürlich nicht auf die Minute und Stunde genau, aber schon auf Tage genau. Jetzt muss ich natürlich die Chance nutzen und dich nach mir fragen. Darf ich das? Ja, mach das. Das ginge jetzt so ad hoc. Das funktioniert, ja. Das heißt, es ist natürlich auch, das muss ich dazu sagen, es ist halt unheimlich auch belastend für mich, weil man darf nicht vergessen, ich bin schon irgendwo 17 Jahre, ja. Aber auch durch meine Erfahrung, die ich in dem Beruf inzwischen gesammelt habe, irgendwo von der Entwicklung her schon ein Stück weit weiter als andere im Alter, muss man so sagen. Ja. Und es ist nicht immer angenehm. Ich war zum Beispiel letztes Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt mit einer Freundin von mir und ich nehme auch wirklich, sagen, es hört sich jetzt wirklich freaky an für dich, ja, weil du das vielleicht nicht so spürst. Aber ich nehme die Energien anderer Personen wahr. Mhm. Und ich war auf diesem Weihnachtsmarkt und ich habe mich so unwohl und so traurig auf einmal gefühlt, weil da so viele negativ belastete Menschen waren. Ja, und ich nehme das wirklich wahr. Mhm. Oder auch wenn ich einkaufen gehe auf der Straße. Okay. Ich bekomme Schauer über dem Rücken, mir wird es eiskalt und ich bin in den nächsten 5 bis 10 Minuten erstmal wirklich richtig down. Aber das sind ausschließlich Gefühle. Du siehst keine Aura oder sowas. Doch, das kann ich auch sehen. Wenn ich mich darauf konzentriere, sehe ich das. Kannst du die, klar. Siehst du mich im Moment im Fernsehen? Ich sehe dich im Fernsehen, siehst du eine Aura um mich herum? Kann man im Fernsehen kann ich das nicht sehen, das da muss man ganz ehrlich sein. Ich brauche die Person schon vor mir. Ja, und dann kann ich dir auch erst sehen. Ja, ich brauche natürlich die direkte Verbindung dann. Okay. Ja, viele sagen halt, ja, übers Telefon sind wir verbunden, aber da muss ich ganz ehrlich sein, das funktioniert nicht. Okay, das Hellsehen bezieht sich aber, das ist auch, das beinhaltet Hellsehen ja auch, du kannst ausschließlich in die Zukunft schauen. Ich kann in die Zukunft schauen. Du kannst nicht in die Vergangenheit, wenn ich dich jetzt irgendwas fragen würde, du kannst mir nicht aus meiner Vergangenheit etwas erzählen. Also es ist so, ich stehe in Verbindung mit der geistigen Welt seit meiner Geburt, ja, und warum soll ich dir Fragen beantworten, die bereits geklärt sind? Ja, das sind ja unwichtige Dinge. Und weil das einen extrem überzeugen könnte, wenn du mir jetzt natürlich, ja, aber es würde dich auch überzeugen, wenn ich dir jetzt was sage und ich rufe dich in ein oder zwei Monaten nochmal an und sage, Florian, das stimmt. Dann schon. Das erlebe ich tagtäglich, dass Klienten dann mich anrufen oder zu mir kommen. Okay, wenn ich dich jetzt erstmal ganz offen frage, wie siehst du mein Jahr 2015? Kannst du dazu was sagen? Das kann ich machen. Dann muss ich dich bitten, du konzentrierst dich bitte mal nur auf dich. Mach dich wirklich mal frei von allen Wünschen, von allen Ängsten. Und ich konzentriere mich auf dich und schau, was ich sehen kann, okay? Okay. Von allen Wünschen und Ängsten. Mhm. Muss ich irgendwo hingucken? Gar nicht. Du konzentrierst dich nur auf dich selber. Okay. Also was ich bei dir erstmal sehen kann, natürlich ist jetzt ein Stück weit, da sind wir alle involviert. Ich sehe bei dir, deine Sonne wird es weiterhin geben, ist gar keine Frage. Ich sehe bei dir aber im beruflichen Erfolg, sehe ich wirklich noch eine Fernsehsache, also mehrere Fernsehgeschichten auf dich zukommen. Ich sehe aber, dass auch noch was aus den Medien aus dem Ausland auf dich zukommt. Oh, Hollywood. Ja. Hollywood kommt nicht, ja, aber ich sehe auf jeden Fall in Europa, das kann ich ganz klar sehen. Und ich sehe Osteuropa. Na, das hört man natürlich sehr gerne. Das kann ich auch ganz klar sehen. Was ich außerdem dir noch sagen kann, du wirst 2015 sehr, sehr interessante Bekanntschaften machen. Mhm. Auch was in dem Bereich Medien und so weiter zu tun hat. Und es werden sich für dich neue Chancen, neue Perspektiven öffnen. Relativ große Möglichkeiten, noch erfolgreicher zu werden, als du sowieso schon über die Jahre bist, wo du jetzt tätig bist. Also, und jetzt wird gerade diese Woche Wetten, dass eingestellt. Und dann sagst du mir sowas. Da sag ich dir sowas, ja. wohin, kann man so konkret fragen, wo werde ich nächstes Jahr meinen Urlaub verbringen? Weißt du das schon? Ja. Ja, dann werde ich diese Frage nicht beantworten, denn ich muss ganz klar sagen, ich als Medium und die geistige Welt, die lassen uns nicht missbrauchen für irgendwelche Tests. Das klingt natürlich auch mal tricky und ich muss auch sagen, der Grund, warum ich anrufe letztendlich, ich habe ein YouTube-Video gefunden und zwar hat da damals eine Birgit angerufen, die war Kartenlegerin und die hat darüber erzählt, dass alles, was in dieser Branche und so weiter ist, Betrug ist. Ja, und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich lasse mich nicht über einen Kamm scheren, das habe ich nicht so gerne, weil ich natürlich damit auch ein Stück weit in den Dreck gezogen werde, auch wenn es mich nicht persönlich betrifft. Ja. Okay. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung und das, was mir meine Klienten tagtäglich widerspiegeln, dass das, was ich sage, stimmt und davon bin ich fest überzeugt. Okay, aber du verstehst natürlich die Skepsis der Leute, das, was du gerade jetzt zu mir gesagt hast, klingt natürlich, hört man gerne als Angesprochener, aber... Das kann man natürlich auch improvisieren und sicher, wenn wir das jetzt aufnehmen und wir spielen dir das genau in einem Jahr wieder vor, dann kann man sagen, hat er recht, hat er nicht recht. Können wir sehr gerne machen. Ja. Gar kein Problem mit. Kannst du was Politisches vorhersagen für nächstes Jahr? Was meinst du genau? Hast du eine konkrete Frage, was du gerne wissen möchtest? Wird Angela Merkel nächstes Jahr weiter das ganze Jahr Bundeskanzlerin sein? Mhm. Ach, schade. Ich dachte, du hättest gesagt, naja, also so Mitte Juni ist Schluss. Das wäre natürlich jetzt eine Bombenmeldung gewesen. Es wird noch viel mehr weitergehen. Ja, viele Leute meckern über sie, sie sehen wir ja jeden Tag, ja, auf der Straße, in den Medien. Mhm. Aber das wird noch einige Jahre weitergehen, das kann ich dir sagen. Was könnte einen noch interessieren für nächstes Jahr? Mir fällt gerade der, früher nannten wir ihn Grand Prix ein, wo Frau Wurst dieses Jahr gewonnen hat, du weißt. Mhm. Welches Land wird nächstes Jahr gewinnen? Also was ich ganz klar sehen kann, es wird ein Land sein, was noch nie diesen Grand Prix gewonnen hat. Das ist auf gar keinen Fall Deutschland. Kann ich ganz klar sehen. Es ist so, ich sehe Bilder und ich sehe die Flagge. Ich sehe was Grünes. Aber du weißt nicht, zu wem diese Flagge gehört. Nein, also geografisch bin ich nicht so begabt. Ich sehe was Grünes und was Rotes. Was Grünes und was Rotes. Okay, dann machen wir es mal konkreter. Wer wird deutscher Fußballmeister? Na, ich muss dir mal was sagen, Domian. Diese Fragen, ja, also mir geht es ja darum, Menschen wirklich zu helfen. So, das sind ja sozusagen jetzt Testfragen, wo du wissen willst, ob das wirklich stimmt, was ich sage. Ja, ist auch interessant, das vorweg schon mal zu erfahren. Ja. Was ich auch sagen möchte, ich hätte auch gerne das, was dich betrifft, weiter ausgebaut, aber ich finde das nicht ganz in Ordnung, weil das ist ja auch ein Stück weit, was deine Privatsphäre betrifft und ich weiß nicht, ob du das so öffentlich austragen möchtest. Doch, nur zu. Bist du ganz sicher? Ja, ganz sicher. Keine Geheimnisse vor dem Publikum. Okay. Gut, also es wird im nächsten Jahr in deinem privaten Umfeld, ja, familiär, muss ich ganz klar sagen, es klingt natürlich immer komisch, wenn ich das sage, ja, und vor allem jetzt im Fernsehen, aber ich muss es dir sagen. Es wird ein Geheimnis ans Licht kommen, was deine Familie betrifft. Ein Geheimnis? Ein Geheimnis, genau. Was du über du brauchst gar nicht so tun. es wird ein Geheimnis ans Licht kommen. Warte. Und damit wirst du nie im Leben gerechnet haben, weil du dich mit diesem Thema noch nie in deinem Leben befasst hast. Ja? Ich möchte dir auch noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ist das schlimm für mich? Sondern du wirst ein Stück weit schockiert sein, weil du damit nicht rechnen wirst. Ja, schockiert? Es kommt relativ unverhofft, das wirst du im Herbst erfahren. Anfang Herbst, ich sehe ganz klar Oktober. Ach du lieber Himmel. Schockiert im positiven oder im negativen Sinne? Weder noch relativ neutral, jedenfalls du hättest niemals mit eurer Nachricht gerechnet, aber nicht im positiven, wenn er im negativen. Ja? Im Herbst. Im Herbst, ja. Ich möchte da auch noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Dir wird auch geraten aus der geistigen Welt, was ich ganz klar sehen kann. Du sollst dir nicht so viele Gedanken jetzt darum machen. Mhm. Auch dich nicht darauf versteifen. Das wird ans Licht kommen. Es wird im Oktober sein. Du wirst es sehen. Mhm. Und dann werde ich wieder anrufen und dann wirst du mir sagen, was es ist. wahrscheinlich habe ich ein uneheliches Kind und das Kind ist heute ein Popstar oder sowas. Bist du sicher? Ich weiß nicht. Nein. Keine Ahnung. Sag, noch sowas? Hast du noch was? Aber ich krieg hier schon Hitzeballung. Du bekommst Hitzeballung, ja, die Energie, die fließt. Ja. Ja. Sag mal, was du noch siehst. Ich kann noch mal schauen. Hey. Ich sehe ganz klar, du solltest dich von sämtlichen, was mit Finanzinvestitionen zusammenhängt, solltest du dich 2015 ganz weit fernhalten und auch von Leuten, die was in deinen Finanzen sozusagen wirbeln wollen, sei es Management, sei es was anderes. Ja. 2015 heißt für dich das ganz, ganz große Thema Geld zusammenhalten. Bei 2016 könnte finanziell für dich ein bisschen unangenehm werden. Das auch noch. Also jetzt will muss man ganz ehrlich sein, tut mir leid, aber Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Ne? Natürlich nicht. Ja, und auch keine, es ist höchstens eine Pralinenschachtel, also ja. Ja, wenn wir das so sehen, ja. Florian, na du machst mir ja Hoffnung. Aber du hast ja auch gute Sachen gesagt. Also es wird ja fernsehmäßig noch was passieren. Und wenn du zwischendurch nochmal eine Frage hast, dann googelst du einfach Florian Hellseher und findest du mich direkt. Noch eine Frage, wo ich dich jetzt schon dran habe. Ich meine, man kriegt schon mal so. Was macht denn die Liebe nächstes Jahr mit mir? Was macht denn die Liebe? Schauen wir mal. Hast du einen Partner aktuell oder nicht? Ich sag dir nichts. Keine Fragen beantworten. Ja, was geht ja darum? Ja, ich habe dir gesagt, die aktuelle Situation werde ich bei dir nicht analysieren. Warum soll ich das machen? Das steht bereits fest. Das weißt du bereits. Es geht darum, was in der Zukunft passiert. Genau, das meine ich auch. Was wird? Und damit locken diese ganzen unseriösen Kartenleger und angeblichen Hellseher, ja, indem sie dir irgendwas aus deiner Gegenwart erzählen, die dann bei dir anrufen und du die dann öffentlich bloßstellst. Ja, das verstehe ich schon. Ja. Die Frage war auch bezogen auf die Zukunft. Was wird das Jahr 2015 in Sachen Liebe mir bringen? Gut, dann konzentrierst du dich bitte wieder nur auf dich, auf das Thema Liebe bei dir und ich schaue, was ich sehen kann. Okay. sehe bei dir Stillstand. Ich sehe keine großartigen Veränderungen. Ich sehe keine, ich sehe keine Hochzeit im Haus liegen. Ach, für dich. Keine Hochzeit. Keine Hochzeit. Mann, oh Mann. Ja. Wenn es eine Hochzeit gewesen wäre, hätte ich natürlich spontan gesagt, ich komme zu dir und schmeiß die Rosenblätter nach oben, aber muss ich dich leider enttäuschen. Ach ja, so erfreulich war es jetzt nicht. Also eine Show in Frankreich vielleicht, aber keine Hochzeit und im Herbst gibt es ein schockierendes neues Erlebnis. Na super. Ich habe gesagt Osteuropa. Osteuropa? Ja. Musst du schon richtig zuhören. Entschuldige bitte, habe ich das ja, deswegen gemacht. Empfehle ich allen, die mich anrufen oder die zu mir kommen, immer Zettel und Stift bei Hand zu haben und sich das wirklich notieren, ja. Florian, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, alles ist jetzt notiert. Ja. Und wir machen eine Vereinbarung. Was machen wir? Erzähl. In einem Jahr unterhalten wir uns wieder. Mhm. Und dann spielen wir das ein, was du heute gesagt hast. Das machen wir. Einverstanden? Mhm. Okay. Okay. Dann wünsche ich dir schöne Weihnachten. Danke. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. So. Jetzt haben wir aber ganz wenig Zeit noch. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich begrüße jetzt noch für ganz kurze Zeit die Claudia. Die Claudia ist 20. Hallo Claudia. Hi. Das tut mir leid, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Um was geht's denn bei dir? Wir hatten, glaube ich, vor 2 Tagen das Thema, meine Religion ist mir heilig. Ja. Und da habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt, weil meine Religion ist das Wichtigste in meinem Leben. Mhm. Welcher Religion gehörst du an? Ich bin russisch-orthodox. Ah, das ist ja ungewöhnlich, eher so für uns. Was ist genau russisch-orthodox? Also russisch-orthodox gleicht eigentlich ziemlich stark dem Katholizismus, nur dass wir halt keinen Papst haben und also bei uns ist halt so, dass wir wirklich eher strenger nach der Bibel leben. Eigentlich wirklich beim Katholizismus, nur wir haben keinen Papst und wir heiligen den Samstag als Sabbat statt den Sonntag. Mhm. Und gibt es bei euch auch so klare moralische Richtlinien und Regeln wie im Katholizismus? Ja klar, kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. Also. Oder wir halten auch wirklich streng 10 Gebote und ja. Und das macht halt einiges im Leben auch aus. Ja, kein Sex vor der Ehe. Das ist halt auch wahrscheinlich auch keine Selbstbefriedigung? Nee. Keine Schwulen, nee. Schwulen und Lesben-Kram? Nee, leider nicht. Leider nicht, sagst du? Also ich persönlich habe nichts gegen Schwule oder Lesben. Natürlich. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich getroffen hat. Ja. Ist halt in meiner Religion verboten. Also, okay. Tut mir leid zu sehen, ne? Also. Wäre nur dumm, wenn du jetzt gerade zufällig lesbisch wärst. Dann hättest du ein Problem. Nee. Bin ich aber nicht. Da bist du nicht. Und, Homosexualität ist keine Krankheit oder irgendwie sowas, was in den Genen liegt. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich getroffen hat. Was ist dir das Wichtigste an und in deiner Religion? Das Wichtigste? Mhm. Die Liebe. Die Liebe zu, ich meine, zu den Menschen und zu Gott. Die Sache ist die, Gott ist die Liebe. Und sobald man Gott eingenommen hat, dann empfindet man so eine Liebe auch zu allen Menschen, dass man einfach nicht mehr sündigen kann. Man kann nicht mehr jemanden anlügen, man kann niemanden bestehlen. Verstehe. Und das ist das Wichtigste. Wenn man anfängt, Gott zu lieben, dann liebt man automatisch die Menschheit. Und dann kann man einfach nicht mehr sündigen, weil es einem selbst dann wehtut. Nehmt ihr die Bibel auch wörtlich? Das heißt, glaubst du an die Schöpfungsgeschichte? Ja, ich glaube an die Schöpfungsgeschichte. Also 7 Tage und da war die Sache gelaufen. Genau. Adam und Eva. Ich würde nicht sagen, dass es genau diese 7 Menschentage waren, weil früher war das ja wahrscheinlich anders. Mhm, also für Gott kann ja ein Tag 1000 Jahre sein zum Beispiel. Genau, und für uns 1000 Jahre ein Tag. Genau. Claudia, jetzt haben wir mal im Schnellkurs russische Orthodox gemacht. Entschuldige, dass es so kurz geworden ist. Die Zeit kein ist. Kein Problem. Aber schön, dass wir beide uns da kennengelernt haben. Und vielleicht vertiefen wir das nochmal im nächsten Jahr. Wir wollen ja nochmal eine Sendung zum Thema Glauben machen. Dann sehr gerne auch nochmal zu russisch Orthodox. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest. Einen sehr, sehr tollen Übergang ins neue Jahr. Und wir sind am 5. Januar wieder hier. Ich freue mich sehr darauf, dann ein neues Jahr mit euch begrüßen zu können. Und macht's gut. Bis dahin. Alles Liebe. Ciao.